Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Während es sich beim Mann um einen ganz geringfügigen äußerlichen Einschnitt handelt, ist er bei der Frau zwar etwas schwieriger, aber von einem chirurgisch geschulten Arzt ausgeführt, ebenfalls als ungefährlich zu bezeichnen. Beim Manne besteht die Beseitigung der Zeugungsfähigkeit in einer Durchtrennung der Samenstränge in den Leistenbeugen, also in einer einfachen Operation, die in Lokalbetäubung ausgeführt werden kann, ohne dass ein Aufenthalt im Krankenhaus dabei erforderlich zu sein braucht. Bei der Frau handelt es sich um eine Durchschneidung und Unterbindung der Eileiter, um dadurch die Befruchtungsmöglichkeit auszuschalten, was in einem Krankenhaus nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft unter Beobachtung größtmöglichster Sorgfalt und Schonung ausgeführt werden müsste. Diese Eingriffe dürfen jedoch unter keinen Umständen mit der Entfernung der Keimdrüsen, der sogenannten Kastration, verwechselt werden, bei der es sich um schwerere Eingriffe handelt, nach welchen eine Umwandlung der Persönlichkeit und ein Aufhören des Geschlechtsempfindens eintritt. Wenn die wirtschaftliche Seite auch nicht ausschlaggebend sein darf, muss doch in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass für geistesschwache Hilfsschüler, geisteskranke und Asoziale jährlich Millionen Werte aufgewandt werden müssen, die den gesunden, kinderreichen Familien durch indirekte Steuern entzogen werden. Die Fürsorgelasten haben eine Höhe erreicht, die sich zu einer Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen auswirkt, die diese Mittel durch Arbeit aufbringen müssen. Um einige Beispiele zu nennen, die Stadt Berlin hat im Jahre 1932 über 18,6 Millionen allein für die Versorgung der Geisteskranken in den Etat einstellen müssen. In Landbezirken sieht es nicht viel besser aus. Wenn man feststellen muss, dass der Landesfürsorgeverband Schwaben bei einer Einwohnerschaft von rund 860.000, zum Beispiel im Jahre 1931, gleich 2.358.000 Reichsmark aufwenden musste, wobei 87% für geisteskranke, schwachsinnige und Fürsorgezöglinge und nur 12% etwa für Personen ausgegeben wurden, bei denen mit einer Wiederherstellung der Gesundheit zu rechnen war. Ferner dürfen wir nicht vergessen, dass Verbrecher und arbeitsscheue, asoziale Menschen zum großen Teil nach Berechnung von einzelnen Autoren sogar zu 30-50% aus der Zahl der Schwachsinnigen und geistig Minderwertigen sich rekrutieren. Also auch Kosten und Belastungen, die unserem Volk daraus erwachsen, haben ihre Ursache ebenfalls in der angeborenen geistigen Minderwertigkeit. Weite Kreise des deutschen Volkes stellten daher die Forderung, durch Erlass eines Sterilisierungsgesetzes das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden.